الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir haben in der vergangenen Woche über ein Thema gesprochen, das zweifellos zur Taqwa gehört. Und es ging um den Umgang mit der eigenen Ehefrau aus Sicht des Ehemannes. Und da dieses Thema so wichtig ist und da es darüber viele Klagen gibt, das heißt, es gibt viele Beschwerden seitens der Frauen über den Umgang ihrer Ehemänner mit ihnen selbst, ist es notwendig, dass wir dieses Thema noch ein bisschen weiter ausführen und auch regelmäßig natürlich immer wieder erwähnen. Liebe Brüder, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhuma war ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sich auch in den Büchern der Juden eingelesen hatte. Und als Ata ibn Yasar, rahimahullah, ein Tabi'i zu ihm gekommen ist, sagte er zu ihm: Kannst du mir etwas berichten über das, was in der Tora über Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschrieben steht? Denn die Tora, die wir heute haben, ist nicht die gleiche wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nach einem authentischen Bericht in Sahih al-Bukhari. Und dann sagte er: Selbstverständlich, es gibt Eigenschaften, die in der Tora erwähnt worden sind, die genauso oder teilweise im Koran al-Karim so vorkommen. Und dann las er eine Ayah vor, aus Surat al-Ahzab, die 45. Ayah, wo sinngemäß heißt: O Prophet, wir haben dich als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und als Warner entsandt. Und genau dieser Teil befindet sich auch in der Tora und geht noch weiter. Und als einen Schutzwall für die des Lesens und Schreibens Unkundigen: Du bist mein Diener und mein Gesandter. Ich habe dich den Mutawakkil genannt. Al-Mutawakkil ist derjenige, der auf Allah vertraut. Du bist weder schroff noch hartherzig. Du erhebst deine Stimme nicht auf den Märkten. Und wenn dir jemand etwas Schlechtes antut, dann zahlst du ihm das Schlechte nicht mit Schlechtem heim, sondern du übst Nachsicht und vergibst. Diese Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vor tausenden von Jahren beschrieben worden ist, sie zeigt sich ganz besonders in seinem Umgang mit den engsten Leuten, mit seinen engsten Personen, und zwar mit seiner Ehefrau. Schaut mal, nachdem Aisha radiallahu anha nach seinem Tod alayhi salatu wasalam gefragt worden ist über seinen Charakter, sagte sie sinngemäß das Gleiche, was damals in der Tora stand. Und subhanallah, wie eine Art Eingebung, die Allah ihr gegeben hat. Denn Aisha sagte radiallahu anha: Er war weder jemand, der Unverschämtes gesprochen hat, noch hat er sich darin geübt, Unverschämtes zu sprechen, noch hat er seine Stimme auf den Märkten erhoben, das heißt, er war kein Schreihals, auf Deutsch würde man sagen, und er hat eine schlechte Tat nicht mit einer ebenso schlechten vergolten, sondern er hat vergeben und Nachsicht geübt oder vergeben und sich abgewandt. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist über Aisha radiallahu ta'ala anha. Und es gibt noch eine weitere, wo sie sagt, möge Allah mit ihr zufrieden sein: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich müsste vorstellen, das ist ja nach seinem Tod. Das heißt, nach seinem Tod, sie kann alles über ihn erzählen, wenn sie irgendwelche Geheimnisse hat, sie könnte alles preisgeben. Aber guckt mal, was sie über ihn erzählt. Sie sagte radiallahu anha: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat in seinem Leben niemals etwas geschlagen mit seiner Hand. Niemals eine Frau und niemals einen Diener. Und wenn er niemals, das heißt nicht mal seine eigenen Kinder, nichts, weder seinen Sohn noch seine Tochter, und diese Überlieferung ist in Sahih Muslim überliefert worden. Das heißt, liebe Geschwister, aus diesen Überlieferungen wird vieles klar und deutlich, was es bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt: Sprecht zu den Menschen Gutes. Ebenso wurde sie gefragt: Was hat eigentlich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam tagtäglich zu Hause gemacht? Weil sie kennen ihn nur, wenn er zum Gebet kommt, wenn er predigt, wenn er mit ihnen auf die Reise geht. Was hat er gemacht, wenn er zu Hause saß? Hat er etwa Tag und Nacht gebetet? hat er vor dem Mittagsgebet und nach dem Nachmittagsgebet saß er in der Ecke und hat die ganze Zeit nur Dhikr gemacht, Subhanallah gesagt, Alhamdulillah gesagt oder ähnliches. Und sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war stets im Dienste seiner Familie. Das heißt, er war die ganze Zeit dabei, seiner Familie beizustehen. Und sobald die Gebetszeit anstand, sobald das Gebet anstand, ist er aufgestanden und ist er zum Gebet gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Das ist unser Vorbild, liebe Geschwister. Und so seien Allahs Segen und sein Heil auf unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bis an den Tag der Auferstehung. In der heutigen Zeit brauchen wir diese Erinnerung, damit wir wissen, was unser Maßstab ist. Denn es gibt viele Beschwerden. Es gibt Beschwerden seitens der Frauen gegenüber ihren Männern. Und der Charakter von vielen Brüdern ist mehr als kläglich. Und das kriegt man natürlich mit durch die Fragen und durch die Beschwerden der Schwestern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dinge verboten, die manche Menschen leider heutzutage machen. Und zwar erniedrigen sie ihre Frau oder beleidigen sie ihre Frau oder schlagen ihre Frau sogar ins Gesicht, wie eine Art Ohrfeige oder ähnliches. All dies, liebe Geschwister, ist absolut verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man beleidigende Worte sagt. Das nennt man auf Arabisch Taqbih. Ich will jetzt kein beleidigendes Wort natürlich auf dem Minbar des Propheten sagen, aber wenn du irgendein Wort zu ihr sagst, was sie erniedrigt, was sie traurig macht, was sie vielleicht in Tränen ausbrechen lässt, was sie innerlich verletzt, all das, liebe Geschwister, ist verboten, wenn der Prophet derjenige ist, dem du folgst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, er sagte, und sagt zu meinen Dienern, sie sollen das sprechen, was am besten ist. Und sagt zu meinen Dienern, sie sollen das sprechen, was am besten ist. Denn wahrlich, der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Und der Prophet hat uns klar gemacht, dass das besonders gilt für den Mann und seine Ehefrau und dass der Shaitan darauf aus ist, dass er versucht, sie auseinanderzubringen. Durch das kleinste Problem, das merkt man ja, wenn dann einer von beiden durchdreht, dass der Mann dann in seinem in seinem Zorn einfach sagt, du bist geschieden und kein Gelehrter der Welt kann ihm diese Scheidung wieder rückgängig machen. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man seiner Frau außerhalb des Hauses aus dem Weg geht. Das heißt, dass man nach draußen den Leuten zeigt, dass man mit ihr nicht spricht. Wenn sie einen anspricht zum Beispiel, dass man mit ihr nicht reden will, das ist absolut verboten und wenn überhaupt nur unter den eigenen vier Wänden manchmal zulässig. Allah sagte subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, das heißt, geht mit ihnen in angemessener Weise um. Und jeder sollte sich fragen, möchte er gerne, dass andere Leute wissen, wie er selbst mit seiner Frau umgeht, morgens, abends, mittags, wenn sie was braucht, oder ist es eher, nee, erzähl lieber den anderen Leuten nichts davon, weil ich möchte nicht, dass ich dadurch mich erniedrigt fühle. Naja, das hängt vielleicht zusammen mit der Art und Weise, wie manche von uns leider mit ihnen umgehen. Sogar wenn es zu einer Scheidung kommt, hat Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß gesagt, dass wir in geziemender, in guter, in angemessener Art und Weise auseinandergehen sollen oder zusammenbleiben sollen. Aber wir dürfen nicht, es gibt nicht bei uns im Islam etwas, was man, wie man im deutschen Rosenkrieg bezeichnet. Es gibt es bei uns nicht. Entweder man geht im Frieden auseinander oder man bleibt in Frieden zusammen. Und das Beste ist natürlich das Zweite. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich kann euch nur immer wieder an diese Worte erinnern. Und manch einer mag vielleicht einwenden und sagen, das sind doch, also, dass meine Frau, denn du sollst wissen, dass deine Ehefrau, lieber Bruder, sie ist diejenige, die für dich deine Kleider macht, sie ist diejenige für dich kocht, sie ist diejenige, die für dich deine Kinder erzieht, sie ist diejenige, die dich zu Hause empfängt, sie ist diejenige, bei der du deine Bedürfnisse stillst, sie ist diejenige, die dir zuhört, sie ist diejenige, die mehr Geduld aufweist als irgendjemand anderes. Und manch einer mag einwenden und sagen, das ist doch normal, das ist auch ihre Aufgabe, deswegen ist sie auch meine Frau, deswegen gehe ich auch arbeiten. Und das ist sozusagen ein Ausgleich für ihre Aufgaben. Genauso wie ich Pflichten habe, hat sie auch ihre Pflichten. Aber wir sagen, lieber Bruder, gerade die Pflichten, wenn jemand die Pflichten erledigt, muss man dafür noch mehr dankbar sein, als jemand Freiwilliges tut. Das heißt, wenn deine Frau ihre Aufgaben erledigt, ist das noch ein größerer Grund, ihr dankbar zu sein, als wenn sie freiwillig Zusätzliches macht. Denn du möchtest Yawm al-Qiyamah auch nicht, dass dein Herr zu dir sagt, die 5 Gebete, ja, die waren ja Pflicht, das war ja nichts Besonderes, musst du ja sowieso machen. Wenn du nicht, dann hätte ich dich dafür bestraft. Und deswegen nur die Belohnung bekommst du nur für die freiwilligen Gebete. Das stimmt nicht, sondern genau umgekehrt. Wir erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala und erhoffen uns bei ihm die gewaltige Belohnung, die größte Belohnung durch die Erfüllung unserer Pflichten ihm gegenüber subhanahu wa ta'ala. Und die freiwilligen Sachen sind nebenbei Sachen, die sind die Pflichten auffüllen, falls wir dort etwas nicht ordnungsgemäß gemacht haben. Ich beende meine Worte mit den folgenden Ayat aus dem edlen Koran, und es gibt nichts Besseres, durch das man sich ermahnen lassen könnte, als durch die Worte Allahs Azza wa Jal. Dort heißt es sinngemäß, O die ihr glaubt, schützt euch selbst und eure Familien vor einem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. So sagte Allah in Surat al-Tahrim, Ayah 6. Und ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala, in einer anderen Aya sagt er, und sprecht zu den Menschen Gutes, und zu den Menschen Gutes zu sprechen gehört zweifellos auch die Ehefrau, zu der man Gutes spricht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den besten Charakter geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Beziehungen zu unseren eigenen Ehefrauen verbessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, was wir in der Vergangenheit an Fehlern gemacht haben, und auch das, was wir in der Zukunft an Fehlern machen werden, denn er ist der Allbarmherzige, und möge Allah subhanahu wa ta'ala für uns annehmen. Und sallallahu ala nabiyyina Muhammadin.